Am 25. August kritisierten die KP Bangladeschis, Marxismus-Leninismus, die Volksunion Bangladeschis, das Bangladeschische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paktusan 2017, das Bangladeschische Soziologie-Institut, das Bangladeschisch-Koreanische Freundschafts- und Solidaritätskomitee und die Bangladeschische Sungun-Politik-Studentengruppe in ihrer gemeinsamen Erklärung die gemeinsame Militärübung der Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas Ulti Freedom Guardian. Am 26. August richtete das österreichische Solidaritätskomitee der Gewerkschaftler für die friedliche Wiedervereinigung Koreas an die USA-Botschaft in Österreich einen Brief, in dem es gegen die gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas Ulti Freedom Guardian protestierte.